Drei Jugendliche aus Sondershausen sitzen auf der Anklagebank. Sie sind Anhänger des Satanskults. Sie sollen ihren Mitschüler Sandro Bayer umgebracht haben. Beschäftigung mit dieser menschenverachtenden Ideologie, wo das Töten des Menschen zum Programm gehört, hat einfach die Jugendlichen dazu befähigt. Doch von Totenberg kehrte Sandro nicht mehr lebend zurück. Kehrte Sandro nicht mehr lebend zurück. Doch vom Totenberg kehrte Sandro nicht mehr lebend zurück. Kehrte Sandro nicht mehr lebend zurück.